Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho. Vinja charanna sampanno sugato. Lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manusanam buddho bhagava ti svakato bhagavata dhammo sandhikiko akaliko ehipasiko opanayiko pachatta veditambo vinyuhi Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Ujupatipanno Bhagavato Savaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho Samichipatipanno Bhagavato Savaka Sangho Yadidam Chattari Purisa Yugani Artha Purisa Pugala Ese Bhagavato Savaka Sangho Ahuneyo, Pahuneyo, Dakhineyo, Anjali Karaniyo, Anuttaram, Punyakirtam, Lokasa, Tievang, Buddhang, Sarantanang, Dhammang, Sangang, Chabikavo, Bhayamva, Chambitattamva, Lomahamso, Nahesatiyati. So, gestern haben wir erklärt, dass wir unbedingt alle brauchen diese Satipatthana-Übung, damit wir unmittelbar die Ichlosigkeit in sich selbst erleben. Nach der buddhistischen Lehre, es gibt nur einen Weg, diese Ichlosigkeit zu erleben, und das ist eben durch Satipatthana. Satipatthana, wo immer sich, so wird in Abhidharma Kosha erklärt, auch in Yogacara Bhumishastra, wo immer sich der Geist mit Achtsamkeit etabliert, das heißt Satipatthana. Indem unser Geist sich nicht in wahren Objekten etabliert, erleben wir alle möglichen Ärger, die wir erleben eben. Alle diese Ärger, so wird gesagt in den Schriften, zum Beispiel Samyutta Nikaya, in Kanda Samyutta, Sariputta Sutta und so weiter. Also alle Probleme, die wir erleben, eigentlich sind verbunden mit diesem Faktor von Missverständnis gegenüber den Objekten, die wir erleben, als etwas, was ich ist, als etwas, was dem Ich gehört, als etwas, was in dem Ich ist und als etwas, was von dem Ich ist. Also, indem wir so erleben die Realität, schaffen wir uns unendliche Probleme und alle Ärger, die existieren, so wird gesagt, sind mit diesem Komplex verbunden. Also, gestern haben wir schon erklärt, dass in diesem Sinne Satipatthana, die uns zu direkten Einsehen von Ichlosigkeit führt, in der nördlichen Tradition wird besonders auch betont, nicht nur Ichlosigkeit, sondern Ichlosigkeit von allen Phänomenen. Alles, was wir erleben, in der Tat ist Ichlosigkeit. Keine Ausnahme gibt es. Diese Übung, in dem, wie wir gesagt haben, alle, wo sich Achtsamkeit etabliert. Achtsamkeit ist das, dass der Geist nicht schwebt von dem erwünschten Objekt. Vorsichtig von dem erwünschten Objekt. Das heißt, von dem Objekt, das wirklich Objekt von unserer Erfahrung ist, nicht Objekt von unseren eigenen Vorstellungen, die wir dann auf die Realität aufsetzen. Wir beschäftigen uns jetzt mit Achtsamkeit gegenüber dem Körper. Und wir haben schon erklärt, das ist der sozusagen Eintritt in Praxis von Achtsamkeit. Warum? Weil der Geist hat immer große latente Tendenz, sich mit dem Körper zu identifizieren. Das ist die sozusagen die Grundlage von Verblendung. Wenn wir daran denken, wenn wir große Probleme haben, wenn wir Ärger haben, dann was macht der Mensch? Er sieht sich im Spiegel und denkt daran, was für Probleme habe ich, wie löse ich das? Jetzt sehe ich so hässlich aus, bin ich bedrückt durch meine Probleme. Und dieser Geist dann identifiziert sich mit dem Körper. Dann empfängt der Körper was als etwas Reelles, etwas Festes, ist etwas Dauerhaftes, etwas, was mit irgendwelcher Essenz, dauerhafte Essenz, verbunden ist. Indem wir Körper als etwas Festes, Dauerhaftes erleben, erleben wir auch dadurch das Gefühl als etwas Festes, etwas Dauerhaftes. Weil Gefühl entsteht durch Berührung mit dem Körper. Das, was empfängt, wodurch der Geist empfängt, das ist Gefühl. Und der Geist empfängt was? Der Geist empfängt Körper. Körper ist nicht nur dieser Körper, das wir jetzt spüren. Körper ist auch, also diese Körperlichkeit auch ist die äußere Welt. Das unmittelbar mit unseren Sinnen verbunden ist. Wie ich schon gesagt, wenn wir Gefühl in der Tat, wenn wir wissen dass und erleben, dass dieser Körper keine Festigkeit hat, dass, wie wir gesagt haben, der Buddha betrachtet Körper als Schaumgebilde, wir haben gesagt. Wenn wir das einsehen, dann auch das Gefühl hat keine Grundlage. In der Tat, das Gefühl hat überhaupt keine Grundlage. Die Grundlage des Gefühls als etwas Reelles ist, in diese Vorstellung von realer Existenz, realer Dasein von dem Körper. Dann, was macht der Geist, der unterscheidet alles das? Und er hängt an den Unterscheidungen, indem er an Festigkeit von Körper und Gefühlen glaubt. Wenn diese Festigkeit von Körper und Gefühlen geschwächt wird, dann der Geist hängt nicht. Was unterscheidet der Geist? Er unterscheidet die, vor allem die Konzepte, die wir von den Sachen machen. Meistens sind es Namen, falsche Vorstellungen von den Dingen, zu denen wir eine wahre Existenz geben, eine dauerhafte Existenz geben, ein Essenz, dauerhafte Essenz geben. Und wir dann klingen an diese Konzepte. Dadurch dann entsteht die Welt, das wir erleben, die Welt von heilsamen oder unheilsamen geistigen Zuständen und von den Objekten, die damit verbunden sind. Das ist unsere Welt. Das ist ein Komplex von der Welt, das wir erleben als etwas Festes. Jetzt diese Übung von Betrachtung von dem Körper, Anupassana, heißt also objektive oder neutrale Betrachtung von dem Körper, wie es wirklich erfahren wird. Ist dann die Voraussetzung dafür, dass wir eventuell diesen ganzen Komplex von Essenz sehen, wo es überhaupt kein Essenz gibt. Das ist die Grundlage ist, die Missverständnis gegenüber dem Körper. In dem Sinne, dass Körper ist die Voraussetzung von den Objekten, die wir erfahren. Nach der buddhistischen Lehre, die wahre Natur von der Welt außen in großen unterscheidet sich nicht mit wahre Natur von unserem Körper. Nach der Abhidhamma-Lehre, dieser Körper ist nichts, Erfahrung von dem Körper ist nichts anderes als Erfahrung von den vier Elementen und von der Materie, die von den vier Elementen deriviert ist. Und diese Körperlichkeit ist nicht heilsam, ist nicht unheilsam, es kann nicht definiert sein im Sinne von heilsam oder unheilsam. Das gehört nur dem Geist, das diese Körperlichkeit unterscheidet, auf Grundlage von den Gefühlen, die durch denen der Geist empfängt die Realität. Also je fester die Vorstellung von einem festen Körper, desto stärker werden dann die Gefühle in dem diese Vorstellung von wahren Gefühlen ist immer verbunden mit der Vorstellung von einem wahren Körper. Und die zwei lassen sich nicht trennen. Und die Gefühle eben sind das, was uns an samsarische Dasein binden. Dieser Zyklus von Samsara lässt sich nur brechen in dem Gefühl, in dem man haftet an Gefühl, dann sozusagen hat man einen festen Grund in der Realität und dadurch wird man wiedergeboren, in dem man haftet an die Gefühle. Das geschieht nach der buddhistischen Lehre von einem Leben zu anderem Leben, aber das geschieht auch, dieser Zustand von bedingten Entstehung geschieht auch in jetzt, hier. Indem wir an Körper anhaften, haften wir an Gefühle. Indem wir an Gefühle anhaften, haften wir an den Geist. Indem wir an Geist anhaften, haften wir an unsere Karma. Indem wir an Karma anhaften, werden wir immer wieder geboren. Das ist Gesetz, das der Buddha entdeckt hat, erklärt hat. Und ob wir das glauben oder nicht glauben, egal, das Gesetz existiert. Egal, ob der Buddha, so wird gesagt, ob der Buddha da ist, um es zu erklären, oder ist nicht da, es zu erklären. Dieses Gesetz existiert. Und wir sind Teil von diesem Gesetz. In dem alles, was wir erleben, sind die Phänomene, die Dharmas, die uns gestalten. In diese Dharmas, die uns gestalten, Körper, Gefühle, Willen, Anregungen, Wahrnehmungen, Bewusstsein, findet man kein Nichts, kein festes Kern. Und wie wir gesagt haben, in dem Existenz ist Bewegung, man kann nur durchblicken, diese Bewegung von Existenz, indem man mit dem deutlichsten Teil von Existenz anfängt, das ist dann diese Körperlichkeit. Indem es am deutlichsten erscheint, ist es auch das deutlichste Objekt von unseren Anhaften, von unserem Ich. Wenn wir an Ich denken, dann denken wir an dieses Gesicht, das wir haben, Körper, das wir haben. Es gibt in Samyutta Nikaya Ananda Sutta, wo der Buddha erklärt, so wie eine schöne Frau, die sich erblickt im Spiegel, identifiziert sich mit dieser Reflexion in der Spiegel und dann fängt sie an zu schminken, fängt sie an zu verbessern, dann hat sie viele Angst, dass sie nicht so aussieht, wie sie aussehen möchte. Was sie aber sieht, ist eigentlich nur eine Reflexion, eine Spiegelung. eine Spiegelung im Spiegel, nichts anderes. Diese Spiegelung im Spiegel hat keine Substanz, weil es nur, dieser Spiegel ist nichts anderes als der Geist. Der Körper hat keine Existenz sozusagen, getrennt von dem Geist. Was wir als Körper, als Ich erleben, ist nichts anderes als den Geist in dem Körper. Der Körper selbst ist vollkommen Tada, wie sagt man Tada, ist vollkommen ohne Geist, ist so wie Stein, wie sagt man, ohne Leben. Das, was Leben dem Körper gibt, ist eben der Geist. Trotzdem, wir identifizieren uns mit dem Körper. Und um Sicherheit haben, dass wir da sind, dann gucken wir in den Spiegel. Und dann haben wir Sicherheit, dass ich doch da bin, dass ich gut aussehe oder schlecht aussehe. Wenn wir gut aussehen, dann freuen wir uns. Wenn wir schlecht aussehen, dann sind wir deprimiert. Aber in der Tat, das, was wir sehen, hat keine Essenz. Ist nur ein Bild, eine Spiegelung und nichts anderes. Also darf man was fragen? Nach dem Vortrag. Wenn immer jeder fragt, dann kommen wir nicht weiter. Okay. Also mit diesem Verständnis, dann wird nur klar, worüber sich hier handelt. Indem wir in dem Geiste die Sachen, gestern haben wir erklärt, die Sachen machen nicht wahrheitsgemäß, erleben wir alle möglichen Unbequemlichkeiten. Und wahrheitsgemäß in der buddhistischen Lehre heißt vergänglich. Damit man Vergänglichkeit versteht, muss man Geist verstehen. Dann diese Anupassana, die neutrale Betrachtung von dem Geist, objektive Verständnis von dem Geist, führt uns dann zum Einblick und zu direkten Verständnis von Unbeständigkeit. Indem wir alles erleben durch Geist, wenn wir sehen, Unbeständigkeit des Geistes, sehen wir Unbeständigkeit von allen. Aber Unbeständigkeit von Geistes ist sehr schwer zu erblicken, wir haben schon gesagt. Indem Geist in Mitte von unserer Existenz ist, so wie wenn wir ein Rad sehen, der sich dreht, wir denken, dass die Mitte des Rades steht. Aber in der Tat, es bewegt sich am schnellsten. Damit wir diese Vergänglichkeit des Geistes erblicken können, müssen wir auch verstehen den Körper und die Gefühle. Dann, es gibt vier Grundlagen von Achtsamkeit. Diese vier Grundlagen von Achtsamkeit sind zum Zweck von machen in dem Geiste die Sachen, wie sie wirklich sind. Erst vergänglich. Wenn wir verstanden haben die Vergänglichkeit des Geistes, verstehen wir Dukkha, leidenhafter Zustand von Vergänglichkeit. Und indem wir nicht Vergänglichkeit verstehen, wir verstehen auch nicht, dass das Leiden, das mit Vergänglichkeit verbunden ist. Damit man Leiden, das mit Vergänglichkeit verbunden ist, versteht, muss man dann diese neutrale Betrachtung von Gefühlen üben. Vedana Anupassana. Nur dann wird man imstande sein, zu verstehen. Wir haben schon gesagt, dass dieser Teufelskreis von bedingten Entstehung, in dem wir uns befinden, lässt sich nur brechen durch tiefe Verständnis von den Gefühlen. Indem wir anhaften an das, was angenehm ist, indem wir ablehnen das, was nicht angenehm ist, und indem wir sind verblendet gegenüber das, was nicht als angenehm oder unangenehm erfahren wird, befinden wir uns in dem, wissen wir, dass wir uns im Zustand von Samsara befinden. Samsara ist nichts anderes als ewige Wandel von Geist wegen Anhaftung an Gefühlen. Wenn man nicht anhaftet an Gefühle, dann der Geist bleibt sitzen. Da wir an die Gefühle anhaften, der Geist läuft und läuft. Das haben Sie, ich glaube, sehr gut in der Meditation erfahren. Die Meditation ist die beste Schule dafür, dass man das versteht. Also wenn man Natur der Gefühle versteht, nur dann wird man auch die Ichlosigkeit von allen Phänomenen verstehen können, indem wir alle Phänomene empfangen durch Geist und der Geist empfängt sie durch Gefühl. Ohne Gefühl gibt es keinen Geist. Was der Geist unterscheidet, ist hauptsächlich die Gefühle, die wir haben, und richtet sich danach. Jetzt bleibt noch was, die vierte Unwahrheit, also vierte Machen im Geistes nicht im Einklang mit Zustand in der Realität, ist, dass wir unseren Körper als etwas Reines, indem wir Körper als etwas Reines erfahren, wir finden uns gebunden an den Körper. Ist das so oder nicht? In der Tat, wenn man untersucht den Körper, wird man lange, lange Zeit untersuchen müssen, bis man etwas Reines in dem Körper findet. Etwas, was gut schmeckt, was gut riecht, was schöne Farbe hat. Dieser unreine Zustand des Körpers ist nichts anderes als Dukkha. Das ist sozusagen die Offenbarung von Dukkha. Dukkha in Sanskrit-Sprache, wenn man das wörtlich übersetzt und nach semantisch übersetzt, dann heißt nichts anderes. Ka heißt, wenn Sie Wörterbuch nachschlagen, heißt Himmel. Du heißt schlecht. Du. Wir befinden uns, indem wir uns in diesem unreinen Körper befinden, wir befinden uns im schlechten Himmel. Die Geta, sie befinden sich, höhere Geta befinden sich in Sukha. Sukha heißt schöner Himmel, in dem sie nicht diesen Körper, Scheißen ist nicht ein gutes Wort, oder? Unrat. Fäkalien. Fäkalien produziert. Fäkalien und Haaren produziert. Indem wir Fäkalien und Haaren produzieren, befinden wir uns im schlechten Himmel. Die Götter befinden sich im guten Himmel, indem sie keine Fäkalien und Haaren produzieren müssen. Aber ob es schlechter Himmel ist oder guter Himmel ist, alle befinden sich, alle die geboren sind, befinden sich im Zustand von Vergänglichkeit. Und Vergänglichkeit eo ipso in sich selbst ist nicht ein erwünschtes Zustand. Nur so die Buddha-Lehre, nur die Heiligen, die Arias, kennen das richtig durchblicken. Wenn jemand nicht jenseits von dieser Vergänglichkeit unmittelbar erfahren hat, wie ich gesagt habe, ob man es Nirvana nennt oder Soheit nennt. Soheit ist natürlich dann im nördlichen Buddhismus mehr betont, indem alle Phänomene sind nichts anderes als Soheit, wenn man das versteht, dann kann man auch über diese alle Gegensätze gehen, eingeschlossen auch Gegensatz zwischen Samsara und Nirvana. Aber darüber sprechen wir nicht jetzt. Uns interessiert jetzt die Methode, wie man wahre Natur des Körpers versteht und dann sich trennt von den Festen, von der Vorstellung an Körper als etwas wahrlich Existierendes, als etwas, was wir sind, was in uns ist. Was unsere Ich gestaltet und worauf unsere Ich beruht. Wenn man diese feste Vorstellung geschwächt hat, dann automatisch schwächen sich auch die Bündnisse an unsere Gefühle und Geist und die Phänomene, die wir wahrnehmen mit dem Geist. Deswegen Eintritt in diese tiefe Lehre von Ichlosigkeit soll durch Verständnis von Körper werden. Körper oder Körperlichkeit auf Sanskrit oder auf Pali heißt Rupa. Rupa wortlich bedeutet das, was immer bricht, was zerbrechlich ist. Wie wir schon gesagt haben, das zerbrechlichste Teil von uns ist unser Geist, das an Körper gebunden ist. Aber wir sehen das nicht klar. Wir sehen ziemlich klar, indem wir sehen, wie unsere Mutter, unsere Vater, unsere Verwandten weggehen, wissen wir auch, dass wir weggehen müssen. Und indem wir sehen, dass wir anderes aussehen als vor ein paar Jahren, dann wir brauchen nicht uns große Mühe geben und dieser Eindruck von der Vergänglichkeit von Körper ist am klarsten, obwohl andere Bestandteile von uns, die Gefühle, Wahrnehmungen und so weiter, sind noch zerbrechlicher. Körper, Erfahrung von dem Körper ist von allen diesen Erfahrungen noch am stabilsten. Deswegen, wie ich gesagt habe, ist der Körper, auch indem es am stabilsten erscheint, ist es auch klarste Objekt von Anhaften. Wie ich gesagt habe, wenn wir Probleme haben, wenn was Tragisches geschieht, dann gucken wir an uns in den Spiegel und denken wir daran, was da passiert ist. Bin ich jetzt anderes, als ich früher war? Oder ist es doch derselbe Dhammadipa oder was immer? Dann die Besonderheit von dem Sutra, das wir jetzt haben, von Kayagata Sati Sutta, ist, dass in dieser Übung von Satipatthana wird die Seite von Konzentration in Satipatthana Sutta, das eigentlich dieselben Themen behandelt, wird Aspekt von Vipassana betont. Was heißt das? Nach jeder Übung wird gesagt, der Übende soll Samudaya Anupassi, Vaya Anupassi, Samudaya Vaya Anupassi, er soll klar, Anupassana heißt ganz klar sehen, dass dieses Phänomen, das er betrachtet, ist ein Phänomen, das entsteht, das vergeht, entsteht und vergeht. Kayo, es ist nur ein Körper, es ist kein Ich. Anisito cha viharati, er bleibt ohne Anisito, ohne Grundlage. In der Welt hat keine Anhaften und keine Ablehnung. in der Welt hast, weißt, in den fünf Aggregaten von Existenz. Jetzt, was sehr bedeutend für uns ist, in andere Teile sind genau, was Sie in Satipatthana Sutta finden, aber dieser Teil am Ende ganz anderes. Gucken Sie bitte an Seite 188, nach erster Übung ist Atmen, dann wir fangen vom Ende, damit wir anfangen richtig verstehen, was wir zu tun haben. Er sagt, während er so umsichtig Tassa evam apamatasa, umsichtig, er hat übersetzt, apamatasa heißt nicht nachlässig, umsichtig und nicht nachlässig ist dasselbe. Wo bist du jetzt? Seite 188, nach der Übung von Atmen, vier, ich atme lang ein, ich atme lang aus. Das startet schon 187, geht es schon los unten, oder? Nein, Nummer 5 ist das, die vier Körperstellungen. Während er so umsichtig, eifrig und entschlossen war. Jede, von der, hier haben wir 14 Übungen, genauso wie in Satipatthana Sutta, die mit Betrachtung von Körper verbunden ist. Aber Schluss von den Übungen ist ganz anderes in Satipatthana Sutta. Das, was ich erklären wollte. In Satipatthana Sutta haben wir betrachtet Entstehung, er betrachtet Vergehen, er betrachtet Entstehung und Vergehen innerlich, außerlich. Hier ganz anderes. Was wird hier geschrieben? Während er so umsichtig, umsichtig heißt nicht nachlässig. Eifrig, Atapi. Atapi heißt, er wörtlich bedeutet, er hat Hitze. Er so eifrig, eifrig meditiert, dass in sein Körper empfindet Hitze. Also es ist eifrig schon, richtig. Aber sehr eifrig, leidenschaftlich eifrig. Nur das, was wir mit Leidenschaft, was bedeutet das? Nur das, was wir mit Leidenschaft machen. Schafft Leiden. Nein. Ohne Leidenschaft kein Leben, auch in der Meditation. Leidenschaft ist, Leidenschaft hat verschiedene Bedeutungen. Meistens Leidenschaft ist Saft von dem Leben. Ohne Leidenschaft ist Leben gar nichts. Was man macht, nur, kann man nur gut machen, indem man das mit Leidenschaft macht. Kann man da nicht Begeisterung sagen? Na prima. Weil Leidenschaft ist immer so, schafft Leiden. Das ist ein deutsches Wort. Na prima. Die Deutschen sind bestimmt sehr klug. Dann machen wir nicht Leidenschaft, sondern Begeisterung. Aber Begeisterung bis Hitze kommt. Richtig. Das ist bis Leidenschaft. Ja. Atapino entschlossen weilt. Entschlossen hat er zugegeben, aber das ist okay. Eifrig und sehr mit großer Anstrengung. Das ist die Bedeutung. Viharato, je sind seine Erinnerungen und Absichten hier leider, kann man nicht so übersetzen. Ich weiß nicht, er hat wahrscheinlich aus dem Englischen übersetzt. Was hier steht, ist nicht Erinnerungen und Absichten, sondern Sarasankapa. Sarasankapa, Sara heißt Laufen. Sankapa heißt Gedanken. Aber wörtlich, wenn man, manchmal ist es sehr nützlich, die Sprachen zu lernen. Sankapa ist von den Wurzeln Klp. Klp heißt arrangieren. Sam, Kalpa heißt arrangieren zusammen. Wir denken, indem wir die Sachen im Geiste arrangieren, nicht wahr? Nicht wahr? Aber wir arrangieren wir so, dass sie immer laufen, laufen, laufen, laufen. Das ist die Bedeutung hier. Das ist sehr schwer zu verstehen, ohne dass man die Sprache versteht. Also während er so umsichtig, eifrig oder entschlossen weilt, sind seine laufende Gedanken. Also laufende Geisteskonstruktionen kann man auch gut übersetzen. Die auf dem Haushälter leben, Geha Sita. Sita heißt Ruhen, Geha heißt Haus. Also die laufenden Gedanken beziehen sich meistens an was? Ein Haushalt. Ne? Da gibt es ein Weibchen, ne? Da gibt es Kinder. Da. Und dann die Gedanken laufen, laufen, laufen, laufen. Man stellt sich mal vor, was die da machen. Was, also die laufenden Gedanken, die auf Haushalt ruhen. Gerichtet sind. Ruhen, Sita ist Ruhen. Ja. Aushalt, Leben, beruhen, hat er übersetzt. Ja, das ist schon. Überwunden. Überwunden heißt hier nicht direkt überwunden. Pahiyati heißt die weggehen. Also während er so umsichtig, eifrig, entschlossen weil sind die laufende Geistkonstruktionen oder Gedanken, die mit Haushalt verbunden sind oder die auf Haushalt beruhen, die gehen dann weg. Überwunden ist dann nicht wörtliche, aber diese Bedeutung ist doch da. Mit deren Überwindung, mit deren verschwunden, Weggang, wird der Geist innerlich gefestigt. Ajatam Chitam Santitati. Wörtlich bedeutet das, es klingt sehr schön, befestigt, innerlich befestigt, aber wörtlich bedeutet es, er bleibt stehen. Er bleibt stehen. Innerlich, in sich selbst. Sannisidati, zur Ruhe gebracht, hat er übersetzt. Sannisidati, wörtlich bedeutet, er indem er bleibt stehen, er sitzt. Er sitzt nieder. Er bewegt sich nicht mehr. Zur Einheit gebracht und konzentriert. Das ist schon richtig. Ekodi Samadhiati. Ekodi Bhava heißt Einspitzigkeit. Und Samadhi, Konzentration, hat er übersetzt. Wortlich wieder, wenn wir wörtlich übersetzen, Samadhi heißt, dass der Geist wird richtig und gleichmäßig an Objekt angewendet. Das kann nur passieren, wenn Konzentration da ist. Wenn Konzentration, Einspitzigkeit des Geistes nicht da ist, dann wird der Geist nicht richtig an dem Objekt sitzen und nicht gleichmäßig werden können. Alle heilsame Konzentration ist mit Sankara Upekkha verbunden. Sankara Upekkha heißt, dass der Geist unparteilich bleibt. Das Wesen von Samadhi ist nichts anderes als Sankara Upekkha. Es gibt zwei Sorten von Upekkha, viele Sorten, aber die alle kennen, lassen sich in zwei Kategorien teilen. Sankara Upekkha und Vedana Upekkha. Upekkha im Sinne von Gefühl und Upekkha im Sinne von den Willenfaktoren, des Willenformationen des Geistes. Was heißt Sankara Upekkha? Das heißt, dass der Geist dann haftet nicht an das Angenehme und stoßt nicht gegen Unangenehmen. Das ist dann Zustand von Samadhi. Von Heil Samadhi, also Jhana oder Samadhi, ist nichts anderes als Einspitzigkeit, so wird es erklärt in Abhidharma, Einspitzigkeit von dem heilsamen Geist. Und heilsamer Geist, nach der Lehre von Abhidharma, Theravada Abhidharma, ist immer mit Sammasati verbunden, mit rechter Achtsamkeit verbunden. Es gibt, nach der Theravada Abhidharma, es gibt keinen Zustand des Geistes, das heilsam ist, ohne Achtsamkeit. Und wegen eben Achtsamkeit, was passiert? Man haftet nicht an das Angenehme und stoßt nicht gegen Unangenehmen. In diesem Zustand dann kann man lange, lange sitzen. Das ist, was gibt zu lernen. Und dafür üben Sie jetzt den Weg von Satipatthana, damit Sie lange, lange Zeit sitzen können. Andere Wege geht es nicht. Solange man gegen an das Angenehme haftet und das Unangenehme von sich wegwerfen will, kommt man nicht in Zustand von Dhyana oder und von Samadhi. Auch wenn man sich viel, viel Mühe gibt, ist das nicht möglich. Bitte, bitte, denken Sie daran, wenn Sie gut meditieren lernen möchten. Das Wesen von Meditation ist da. Man muss diesen Mechanismus richtig verstehen. Die rechte Samadhi ist immer mit der rechten Achtsamkeit verbunden. Es gibt auch Mitya Sati und Mitya Samadhi. Mitya Sati und Mitya Samadhi ist eben, wenn diese Upekkha von den Willenformationen nicht vorhanden ist, dann, auch wenn man gute Samadhi hat, der Geist hat unheimliche Kraft, aber solange man nicht diese Upekkha übt, wird nicht dann Samadhi lange Zeit dauern können. Jemand, der starken Geist hat, er kann viele Sachen, auch gute Sachen machen, auch schlechte Sachen machen. Nur diejenigen, die starken Geist haben, können dann kraftvolle gute Sachen machen, aber auch kraftvolle schlechte Sachen machen. Wenn man nicht starken Geist hat, kann man auch nicht starke oder sehr machtvolle schlechte Taten machen. So wie der Devadatta. Der Devadatta hat sehr starken Geist. Diese Übelmacher in der Geschichte. Übeltäter, so wie Adolf Hitler und so. Die hatten auch sehr starken Geist, sehr starke Wille. Aber ohne Upekkha, ohne Achtsamkeit. Was ist dann Vedana Upekkha? Vedana Upekkha ist Zustand, in dem man nicht angenehmes Gefühl und auch nicht unangenehmes Gefühl empfindet. Das heißt dann Vedana Upekkha. Upekkha ist Gleichmut. Gleichmut. Das ist eine von Brahma Viharas dann, oder? Der Brahma Vihara ist dann aber Sankara Upekkha, was betont wird. Indem es dann tiefer geht in vierte Jhana, dann kommt auch dazu Vedana Upekkha. Aber normalerweise die Versenkung ist mit angenehmen Gefühl verbunden. Nur wenn es sehr, sehr tief geht bis vierte Jhana, dann diese angenehme Gefühl auch ist völlig gereinigt, indem es nicht mehr als angenehm oder unangenehm empfinden wird. Dann ist es reine Upekkha. Diese reine Upekkha von vierte Jhana ist dann auch sehr ähnlich mit dem Zustand von einem, der befreit ist. Was ist Zustand von einem, der befreit ist? Muss man sehr richtig verstehen. Einer, der befreit ist, bleibt immer im Zustand von Upekkha. Er kann nicht Zustand von Upekkha verlassen. Das heißt, dass er gegenüber den Objekten von Auge, von Ohren, von Nase, von Zunge, von Körper und von Geist immer, immer diese Unparteilichkeit übt. Diese Samsara Upekkha wird übersetzt als Unparteilichkeit des Geistes. Und eben Wesen von Satipatthana ist, zu dieser Unparteilichkeit des Geistes zu erlangen. Diese Unparteilichkeit des Geistes erfährt man in tiefen Samadhi, was hier betont wird. Aber damit es bleibt, Voraussetzung ist, dass die Weisheit zum Ausdruck kommt. Nur durch Weisheit dann dieser Zustand von Unparteilichkeit des Geistes kann bleiben und geht nie weg. Das ist dann Zustand von Erleuchtung. wenn Sie Durchbruch in der Meditation machen möchten, dann das ist ein Zustand, das Sie erreichen. Wenn Sie je näher Sie zu diesem Zustand sind, desto besser wird sich die Meditation entwickeln. Das ist dann Jhanas mit Rückenschmerzen, oder? Bitte? Das ist dann Jhanas mit Rückenschmerzen. Jhana mit Rückenschmerzen? Jhana, wenn man Jhana hat, obwohl man die Schmerzen bleiben, aber dann im Hintergrund. Sie stoßen sich nicht gegen den Schmerzen. Deswegen, sie bleiben im Hintergrund. Obwohl die Schmerzen da sind, sie werden sie nicht wirklich stören können. Das ist dann Zustand von UPK. In dieser, ohne Schmerzen, niemand hat Meditation gelernt. Niemand. Es gibt in dieser Bibliografie von Milarepa, einem von den großen Yogi, das geglaubt wird, dass er hohe Zustand von Bodhisattva erreicht hat. Der ein Laie hat den Milarepa gefragt, in der Biografie von Milarepa, wie kommt er schnell zur Klarheit? Was heißt Klarheit? Das heißt Erleuchtung. Erleuchtung ist nicht ein gutes Wort. Lieber, ich mag das Wort. Bodhi heißt wach, wache Zustand. Wenn man das versteht, dann auch versteht man, was UPK bedeutet. Erleuchtung, man stellt sich ein Licht dar. Gestern haben wir darüber gesprochen, dass man mit irgendwelchem Licht sich so in Ekstasis vereinigt. Aber das ist überhaupt nicht, was mit Dhyana oder mit Erleuchtung gemeint ist. Nein, es gibt kein Dhyana und es gibt keine Erleuchtung oder kein Zustand von Wachheit ohne UPK. Wenn UPK nicht weggeht, dann ist es eben ein Zustand von Arahat. Der Arahat ist immer in Samadhi. Warum? Weil er immer UPK hat. Er kann nicht aus dem Samadhi austreten. Wenn er aus dem Samadhi austritt, dann verliert er sein UPK. Und diese Samadhi ist dann nichts anderes, als indem er richtig den Geist, immer richtig den Geist an die Objekte anwendet. Richtig heißt auch gleichmäßig. Nicht anhaften, nicht wegschieben, rein betrachten. Das ist, was zu lernen ist durch Satipatthana. Wie wir schon gesagt haben, Satipatthana heißt, dass der Geist etabliert sich an allen Objekten mit Achtsamkeit. An allen Objekten muss man zufrieden, an allen wahren Objekten. Die Objekte die hier genannt werden, aber sind Mittel zur Erfahrung von wahren Objekten. Es sind noch nicht alle wahre Objekte. Zum Beispiel die 32 Körperteile sind nicht die wahren Objekte, aber sind Mittel zur Erfahrung von wahren Objekten. Was sind dann wahre Objekte? Wahre Objekte ist zum Beispiel Erde, Wasser, Feuer, Erde, als wenn man Körper empfindet, was empfindet man? Härte, Weichheit, Hitze, Kälte, das sind die wahren Objekte. Farbe, Geruch, das sind die wahren Objekte. Nicht die Nagel oder die Haare. Ist das klar? Also, was hier betont wird, ist dann Übung von Satipatthana mit Aufmerksamkeit im Sinne von Shamatha. Was in Satipatthana Sutta betont ist, ist Aufmerksamkeit im Sinne von Vipassana. Das ist hier der Unterschied. Was ist Aufmerksamkeit im Sinne von Shamatha? Die zwei, Shamatha und Vipassana, allmählich kommen zusammen. Aber am Anfang trennen sie sich, indem, wenn man Shamatha übt, es ist auch erklärt im Kommentar zu dieser Sutta, wenn man Shamatha übt, dann ist Parigaha, Kaya Parigaha, indem man Kaya heißt Körper, indem man Achtsamkeit gerichtet an Körper übt, man dann fasst Körper zusammen. Als Atmen, als die Körperstellungen und so weiter. Die Klarheit über den Körper kommt von vielen Faktoren, nicht von einem Faktor. Durch Atmen, durch Körperstellungen und so weiter, die sind da erklärt. Deswegen sagt man, wenn man Atmen übt, dann Kaya Anupasi, man betrachtet neutral, also ohne Anhaften und Wegstoßen, den Körper in den Körper, in den vielen Körpern. Alle diese verschiedenen Übungen sind Aspekte von der Erfahrung von dem Körper. Körper, Kaya, hat in Sanskrit oder Pali-Sprache ähnliche Bedeutung so wie Skanda. Kaya heißt viele Sachen zusammen. Auch schon Atmen und Körperstellungen sind auch viele Sachen zusammen. Gewohnheit von sich betrachten als Körper, als etwas Einheit, etwas Wahres, was da ist, zu brechen, dann diese verschiedenen Empfindungen, verschiedene Wahrnehmungen von dem Körper müssen klar sein. Wenn diese klar werden, dann wird man sich wohl, dann wird diese Identifikation mit dem Körper schwachen können. Also jetzt haben wir im Rahmen von Einführung schon vieles gesagt. Jetzt gehen wir zu den Übungen selbst. Und es fängt mit wo ist das? Es fängt mit Achtsamkeit auf den Atmen. Atem. Atem. In Atem, gestern haben wir schon erwähnt, es ist nicht zufällig, es ist verwandt mit dem Wort Atman. Atman ist das Wort, was man in Sanskrit-Sprache oder Atta in Bali für Ich anwendet. Und Ich in der indischen Philosophie, für diejenigen, die sich mit indischen Philosophie beschäftigen haben, Ich ist immer etwas, was fest ist. Ich ist immer verbunden mit Vorstellung von etwas fest. Jetzt in den Upanishad, zum Beispiel in Prashna Upanishad, was ein von den wichtigsten Upanishaden ist. Upanishad ist vielleicht ein von außer Buddhismus faszinierendeste Teil der indischen Philosophie. In Prashna Upanishad wird erklärt, dass Prana ist auch angewendet als Synonym für Atmen. Für Anapana. Anapana, Einatmen, Ausatmen, hat viele Synonyme. Auch Prana. Auch Kaya Sankara als Körperformationen, das kommt hier auch. Als Hauch und so weiter. Alles das sind nichts anderes als die Synonyme von Atmen. Atem. Und es wird gesagt, dass diese Prana oder Atem ist geboren von Atman, von selbst. So wie Manushya, so wie der Mensch und sein Schatten. In indischen Philosophie, für diejenigen, die sich mit indischen Philosophie beschäftigt haben, auch Synonyme für Atman ist Purusha, was heißt der Mensch. Also Atem ist geboren von Atman, von Mensch, von dem wahren Ich. Das wahre Ich ist der Mensch. Ist das nicht das Göttliche auch gemeint? Kann man sagen, es ist immer Brahman und Atman sind zusammen. Brahman ist Atman, Atman ist Brahman. Das ist der tiefste Aspekt von indischer Philosophie. Ein Tier atmet ja auch. Ein Tier atmet ja auch. Was? Ein Tier atmet auch. Natürlich. Warum? Was ist das für eine Frage? Ja, weil das praktisch, weil du sagst, geboren vom Mensch. Ja, aber wahre. In Ware ist Purusha. Purusha heißt etwas, was sich nicht ändert. Was sich nicht ändert, ist das Wahre in allen. Und Prana ist geboren davon. Deswegen Brahma ist Atma, Atma ist Brahma. Brahma wird auch in den Upanishaden mit Prana verglichen. Prana ist Brahman, Brahman ist Prana. Alle Brahman ist überall, alle Wesen haben Prana. Brahman ist Brahman, indem es überall ist. Atman ist Atman auch, indem es überall ist. Das ist aber Vorstellung von Atman, gibt es auch viele, viele in Vedas, in Upanishad. Wir gehen, das ist jetzt nicht interessant für uns, sonst kommen wir nicht zu Atman-Ibung. So, nach dieser Philosophie, nach Prashna Upanishad wird gesagt, dass Prana geht in den Körper hinein mit dem Atman und dann wieder verlässt Körper mit dem Atman. Also ständig oder im Tod? Im Tod. Dann wäre es Buddhismus, nicht Brahmanismus. Also, jetzt kommen wir zu dem Text. Was wichtig ist, dass wovon entsteht dieser Körper? Es ist sehr wichtig, indem man Satipatthana übt, so wird in den Schriften gesagt, muss man wissen, auch wovon die wahren Elemente von unserer Erfahrung entstehen, so wie Körper. Körper entsteht, so gesagt in Samyutta Nikaya, von Nahrung, Ahara. Und von allen Ahara, die wichtigste Voraussetzung von allen Aharas, wichtigste Ahara ist in der Tat ist Atmen. Wir können nicht ohne Atem leben, ohne Essen, ohne Trinken können wir lange Zeit aushalten. Aber ohne Atem, wie lange? Wenn wir Experten sind in Pranayama, dann vielleicht ein paar Minuten und dann verlieren wir Bewusstsein. Atem muss da sein, auch feinere Atmen. Ganze Körper beteiligt sich an dem Prozess von Einatmen und Ausatmen. Wir atmen ein und aus, obwohl wir davon bewusst sind oder nicht, mit jedem Por von unserem Haut. Also Atem ist das, was die wichtigste Voraussetzung für unser Leben ist. Deswegen versuchen Sie, Nase zu schließen, dann sehen Sie, wie viel Sie an Atmen anhaften. Versuchen Sie. Jetzt die Besonderheit von Atem ist, dass es auch die Grundlage von der Erfahrung von Atem ist auf einer Seite Körper, Körperlichkeit, auf anderer Seite auch Geistlichkeit. Die beiden sind die Grundlage für die Erfahrung von Atem. Indem Geistlichkeit und Körperlichkeit ist alles, was wir in der Welt erfahren, ist dann diese Meditation über Atmen, nicht nur im Buddhismus, auch in anderen Religionen, gesehen als die beste Meditation. In Samyutta Nikaya Anapana, ich glaube Anapana Samyutta wird gesagt, der Buddha sagt, dass diese Bleiben in Meditation von Einatmen und Ausatmen ist Tathagata Vihara, ist die Bleibe von Tathagata, ist die Brahma Vihara. Hier Brahma heißt Beste, Beste Bleibe. Und sagt dem Ananda, wenn die Laien, weil er in Meditation ist, wenn die Laien kommen und fragen, was der Tathagata macht, er soll sagen, dass er meditiert über Atmen. Atem, nicht Atmen. Also Atemmeditation, warum ist es so tief und so wichtig? Indem es mit alles, was wir in der Welt erfahren, verbunden ist. Atem, wenn unser Körperzustand von unserer Körperlichkeit sich ändert, Zustand von Atem sich auch ändert. Wenn wir schnell laufen, wird der Atem anderes. Wenn wir ruhen, in Shavasana morgen, wird Atem wieder anderes. Dann genauso mit dem Geist. Wenn wir aufgeregt sind, wird der Atem anderes. Wenn der Geist in Meditation tief eingegangen ist, wird der Atem anderes. Wenn man viele Begierde hat oder Abneigungen, wenn man sich ärgert, wird der Atem anderes. Wenn man Liebe spürt, wird Atem wieder anderes. Deswegen Atem ist hier Einstieg in Satipatthana, in reine Betrachtung, indem es mit allem, was wir erleben, verbunden ist. Mit Körperlichkeit, mit den Gefühlen, mit Wahrnehmungen, mit Willensfaktoren und mit Bewusstsein auch. Also das ist dann der beste Einstieg in reine Betrachtung. Indem wir unmittelbar, das ist erste Anhaften und auch unmittelbar mit allem, was wir erfahren, es ist verbunden. Dann wenn wir über Atmen mit Shamatha-Aufmerksamkeit arbeiten, dann Parigaha, das heißt, wir zusammenfassen Atmen, Atem als Atem. Wenn wir Vipassana-Aufmerksamkeit auf Atmen üben, dann heißt es Aramana. Dann untersuchen wir Objekt. Vipassana Aufmerksamkeit ist differenzierende Aufmerksamkeit. Differenzierende in dem Sinne von den Bestandteilen von dem Objekt. Bestandteile von Erfahrung von Atem ist Härte, Weichheit, Hitze, Druck, Kühlheit, Kälte, Druck. Das sind die wahren Erfahrungen von Atmen. Atem, was sagst du? Die, wenn man mit Atem, Hilfsatem in Versenkung gelangen möchte, dann die sind dann nicht Objekte der Betrachtung. Man kann davon bewusst sein, aber die sind nicht Objekte der Betrachtung. Was betrachtet wird, ist Zusammenfassung, Parigraha, von Atem als bloß Atem. Atem ist da. Und wird nicht mit Härte oder Kälte oder Hitze identifiziert. Wir spüren diese Wahrnehmungen, aber wir widmen uns nicht diesen Wahrnehmungen. Nur dann wird der Geist imstande sein, sich konzentrieren, indem er bei demselben Objekt bleibt. Der wahre Atmen, also die Elemente, ändern sich immer, in jedem Augenblick. Aber was man im Atmen Samadhi betrachtet, ist dann Konzept von dem Atmen, der bleibt immer dasselbe. Wichtig ist, das zu verstehen. Also nur das Ein- und Ausströmen. Ein- und Ausströmen des Atmen. Also was die Objekte von Atemmeditation ist Einatmen und Ausatmen. Deswegen diese Übung heißt Anapana. Ana heißt Einatmen, Apana heißt Ausatmen. Dann Berührung, Fasson von dem Einatmen und Ausatmen, wodurch wir auch wissen, dass es Einatmen und Ausatmen da ist. Wenn wir nicht ein Objekt berühren, wir werden nie von dem Objekt bewusst. Wir werden nie den Objekt spüren können. Wir wissen, dass Atmen da ist, nur indem wir ihn berühren. Empfinden. Empfinden. Berühren heißt empfinden. Durch Berühren kommt Empfinden. Durch Empfinden kommt Wahrnehmung. Durch Wahrnehmung kommt dann Unterscheidung, Geist. Aber Berühren hat so etwas Aktives, während Empfinden, das geschieht einfach. Empfinden ist Empfang von Berührung, nichts anderes. Gefühl ist nichts anderes als Empfang von Berührung. Berührung heißt nichts anderes als Objekt und Organ und Geist treffen sich zusammen. Das ist Berührung. Wenn Berührung da ist, automatisch kommt Empfang von dem Objekt. Empfang von dem Objekt ist Gefühl. Angenehm, unangenehm. Wenn Objekt glatt ist, weich ist, dann angenehm. Wenn es grob ist, scharf ist, dann unangenehm. Was angenehm oder unangenehm empfunden wird, hängt von Qualität von dem Objekt. Die Wahrnehmung sagt dann, dass es unangenehm oder angenehm ist. Das heißt, die Wahrnehmung. Wahrnehmung nimmt dann diese Gestalt oder Farbe von den Objekten wahr. Das ist dann diese Xiam, wie sagt man das? Diese Nimitta, diese wie übersetzt man Nimitta? Diese nicht Gestalt. Zeichen oder? Diese Zeichen. Nimitta ist Zeichen. Wahrnehmung ist das, was nimmt das Zeichen von dem Objekt wahr. Das ist Wahrnehmung. Und das kann nur geschehen, indem Objekt empfangen wird. Empfang von dem Objekt ist dann Vedana. fragt er doch, kurz, ist das Atem kurz oder lang? Da macht es schon ein bisschen Unterschied. Ist ein großer Unterschied. Aber das meine ich, das ist dann nicht Konzept, das ist, macht ja keinen Unterschied zwischen, ist das kalt oder nicht kalt, aber macht den Unterschied, ob das lang ist oder kurz. Ja, er macht Unterschied, ob es lang ist oder kurz. Das ist wahr. Aber er widmet sich nicht die Tatsache, dass bei Einatmen wird Atem als Kiel empfangen, ausatmen als warm. Er weiß das, aber widmet sich nicht diesen Phänomenen. Bleibt er bei, was heißt lang und was heißt kurz. Wenn Atmen lange dauert, dann ist es lang. Wenn kurz, dann ist es kurz. Wir sind schon, mit der Zeit sind wir vorbei, aber mit dem Stoff haben wir nicht mal angefangen. Aber ich glaube, wenn es Unklarheiten gibt über Meditation, dann kommen Sie zum Interview. Dann morgen fangen wir an mit dem Stoff. Aber ich habe diese Einführung etwas ausführlich gemacht, weil man muss richtig verstehen, was man macht. Nur dann wird man imstande sein, das richtig zu machen. Ich hoffe, dass ich das deutlich gemacht habe für alle. Wenn diese Essenz klar verstanden ist, dann diese Einzelheiten kommen sehr klar. Sonst, wenn man erklärt, nur einatmen kurz oder lang und nach den Anweisungen von Visuddhimagga oder nach den Anweisungen von Abhidharma Kosha oder im nördlichen Buddhismus oder Yogacara Bhumi Shastra, was immer. Diese Sachen werden nicht unbedingt klar. Aber die sollen sehr klar sein, damit man sich wirksam mit der Sache beschäftigt. Also, erster Satz ist da und das wird dann. Erste Wort, da, das wird dann morgen erklärt. Da heißt, hier in dieser Lehre von Buddha. Hier in dieser Lehre von Buddha, so wird erklärt in Abhidharma Kosha und anderen Schriften. Hier nur diese Meditation über Atem, so wie es im Sinne von Satipatthana existiert, nur in der Lehre von Buddha, existiert nicht in anderen Religionen. Es ist sehr wichtig zu verstehen, diese Achtsamkeit auf den Atmen im Sinne von reinem Betrachten. Man versucht nicht, den Atmen zu kontrollieren, sondern man achtsam nur bleibt dabei. Nur dann kann man sozusagen den Atem bemeistern, indem man Geist meistert. Indem man versteht, dass Atem und Geist und Atem auch und Körper lassen sich nicht trennen. Man kann nur Atem meistern, indem man Geist gemeistert hat. Und das kann man nicht durch Kraft, durch Wille, sondern nur durch bloße Betrachtung, durch Achtsamkeit. diese Schluss, ob es richtig ist oder nicht richtig ist, soll jeder von uns erfahren. Die Yogis, in dem ich auch ein bisschen Yoga gelernt habe, die Yogis meinen, dass sie auch genau zu diesem kommen, also reine Betrachtung von Atem. Aber wir werden nicht sich uns damit beschäftigen. Jeder von euch soll das, diesen Vorteil von reinem Betrachten in sich selbst erfahren und sehen, ob es wirklich so ist oder nicht. Dann heute machen wir Schluss, weil ich sehe, ein paar Fragen sind da. Und morgen dann geht das bloß um Technik, indem wir mit was zu tun ist, vertraut sind, dann wird diese Eigen von Technik sollte dann leicht zu verstehen sein. Boah, da gibt es große Fragen. Machen wir erst kurze Fragen. bitte, lieber Bante, bitte erklären Sie die Gehmeditation im Detail. Das kann ich nur erklären, indem wir gehen. Und wir haben uns entschlossen, dass morgen für diejenigen, die nicht mit Yoga vertraut sind, nicht früher nicht viel Yoga geübt haben, dann wir machen morgen 5.30 Uhr. Bitte? 5.30 Uhr bis 6.30 Uhr gibt es Meditation. Nein, 5.30 Uhr bis 6.15 Uhr ist Yoga. Nein, nein, abends. Ach, abends, ja genau. Bis halb sieben ist bis halb. 5.30 Uhr bis 6.30 Uhr, dann für diejenigen, die nicht wissen, wie man Gehmeditation macht, erkläre ich Gehmeditation und dann auch etwas Yoga, weil einige Teilnehmer haben mir gesagt, dass diese Yoga-Übungen sind sehr nützlich, dass sie besser sehen, sitzen können. Gehen jetzt in dem Morgenabend ist noch weit weg. Ich erkläre nur sehr kurz. Gern gibt es wieder, so wie diese Übungen, gern gibt es mit Aufmerksamkeit auf Samatha-Aspekt und Aufmerksamkeit auf Vipassana-Aspekt. Beide Sorten von Gern sind da. Jetzt, indem die meisten von uns sind beschäftigt mit Samatha ohne Konzentration, Vipassana kann keine Tiefe erreichen und wird nie Kraft haben, die Persönlichkeit zu transformieren. Und hier wird auch Samatha-Aspekt von Achtsamkeit betont. Also Samatha, gern Meditation in Samatha, kann man auf zwei Arten. Erst, was in dem Kloster, wo ich ausgebildet wurde, im Bau-Kloster, wurde betont, dass auch während Gehmeditation, wenn man an Atmen arbeitet, soll man bei dem Atmen bleiben. Aber ich lehre das nicht so. Ich muss sagen, ich finde das nicht praktisch, weil man besonders wenn man nicht mit Meditation noch vertraut ist, wird man sich mit Mühe konzentrieren an Einatmen und Ausatmen, dann stolpert man da. Wenn man auf der Straße geht, kann man auch gefährlich sein. Deswegen, wenn Sie schon diese viel Erfahrung mit Samadhi haben, dann wissen Sie, dass die Konzentration ist nicht etwas, was man anhaften soll. Wenn man anhaftet an Konzentration, das ist sehr schwer zu lernen. Wenn man Fortschritte in der Meditation macht, wird man auch allmählich lernen, dass man auch an konzentrierter Geist nicht anhaften soll. Aber für die Anfänger ist es sehr schwer. Meistens, wenn der Geist konzentriert ist, ich habe früher selbst als in Berlin als Bibliothekar gearbeitet, wenn zum Beispiel die Studenten wollen studieren und jemand stört, dann sie können wirklich Wut haben und sogar schlagen, sich sehr ärgern, indem, wenn man sich konzentriert, wenn ein anderes Objekt kommt und man haftet, man muss vorbereiten für die Prüfungen. Wenn jemand stört, wird man wutig, voll von Wut. Das ist Natur von Konzentration, wenn es ohne Upekkha, wir haben von Upekkha gesprochen, ist. Das ist dann Mitya Samadhi. Denken Sie daran, Samadhi ist immer mit Upekkha. Aber es ist sehr schwer für die Anfänger, wenn sie nicht daran gewöhnt sind, an Konzentration. Es ist sehr schwer, Upekkha zu üben, zusammen mit Konzentration. Die haften an Konzentration. Deswegen sehr wichtig ist, damit man erfolgreich Konzentration üben kann, ist, dass der Geist sich weiter bemüht, leer zu bleiben. Und das am besten schafft man, wenn man sich dann statt Atmen an das, was man unmittelbar macht, konzentriert. Wenn man geht, dann konzentriert man sich bloß an Gehen. Und der Geist bleibt leer. Wenn man steht, konzentriert man sich auf Stehen. Wenn man isst, konzentriert man sich, an Essen. Und alle anderen Objekte wird man bewusst. Achtsamkeit heißt nicht, dass man nur ein Objekt wahrnimmt. Achtsamkeit kann man alle Objekte wahrnehmen. Aber man kann sich nur auf ein Objekt konzentrieren. Bitte achten Sie darauf, das ist sehr, sehr wichtig. Der Geist kann sich nicht auf zwei Objekte gleichzeitig konzentrieren. Das ist unmöglich. Versuchen Sie das. Jetzt hören Sie, was ich sage, und gleichzeitig versuchen Sie, sich konzentrieren auf die Bäume an der Wiese. Was wird geschehen? Volle Verwirrung. Also wahrnehmen kann man viele, viele Sachen, aber sich konzentrieren kann man nur auf eine Sache. Dieses Prinzip soll man immer nachdenken. Wenn Konzentration gut ist, Und wenn man entspannt ist, dann der Geist leert sich an dem Objekt, worauf er sich konzentriert, und wird nicht von den anderen Objekten gestört. Nur wenn man nicht entspannt ist und wenn der Geist keine Achtsamkeit hat, dass er nicht von den erwünschten Objekten weggeht, er bleibt da sitzen. Dann wird man allmählich konzentriert bleiben auf dem erwünschten Objekt und nicht von den anderen Objekten gestört. Andere Objekte dann gehen in den Hintergrund. Auch die Schmerzen im Körper. Man weiß, dass sie da sind, aber man wird nicht mehr gestört. Beim Gehen genauso eben. Man geht achtsam in der Zen-Klöstern. Ich habe auch ein bisschen Ausbildung in Zen-Klöstern gemacht. Wird gesagt, man soll gehen wie der Tiger im Sand. Das ist achtsame Gehen. Haben Sie gesehen, wie Tiger, heutzutage sieht man nicht so oft, aber man sieht die Katzen. Die Katzen sind die kleine, wie sagt man, kleine Verwandten von den Tigern. Haben Sie betrachtet, wo die Katze im Sand geht? Immer sehr fließende Bewegung und achtsam. So soll man dann Gehmeditation, indem man so macht, der Geist dann bleibt bei dem erwünschten Objekt und zerstreut sich nicht an anderen Objekten und bleibt. Man betrachtet auch nicht die Gedanken, die kommen, ignoriert die Gedanken, die kommen, dann leert sich weiter der Geist. Wozu braucht man Meditation über Atem? Hauptzweck von Meditation über Atem, so wird es in den Schriften erklärt, ist, dass der Geist sich leert von unnützlichen Gedanken. Und diese Strebung, diese Absicht oder dieses Bestreben, dann soll man fortsetzen auch in Gehmeditation. Den Geist leer halten von unnützlichen Gedanken und voll konzentriert an diese Tatsache, dass man geht. Das ist dann, wenn man so macht, dann wenn man nach der Gehmeditation zurück in Sitzenmeditation kommt, dann auf natürliche Weise bleibt der Geist bei Atmen, indem er geschult ist, leer zu bleiben. Deswegen ich immer betone, sehr wenig reden, nicht die anderen betrachten, was sie machen. Man wird abgelenkt und dann kommen viele Gedanken. Nicht denken an, was zu Hause geschieht, was in der Arbeit geschieht, was die Kinder machen. Sich alles, was existiert, weil es alles, was da ist, existiert jetzt. wenn man jetzt versteht, wird man auch imstande sein, Vergangene zu verstehen und Zukunft zu verstehen. Und nur dann wird man imstande sein, sich von Vergangenheit und von Zukunft zu befreien. Dann bleibt man im ewigen Jetzt. Also Gehmeditation soll dann diese Bestrebung nach zu Lehren des Geistes dann fortsetzen. Ist das klar? Dann morgen werden wir das dann manifestieren und wir versuchen das auch zu kombinieren mit den Yoga-Übungen. In den Yoga-Übungen genau dasselbe Prinzip. Der Geist ist anwesend da, wo es sich was bewegt. Und bleibt leer. Nur wenn man so macht, wird man wirklich das Maximum Nutzen von Yoga bekommen können. Sonst nicht. Sonst macht man Yoga und denkt man an Frühstück. Das ist dann kein Yoga. Auch wenn man richtig macht, auch wenn man sehr gut diese Yoga-Stellung machen kann, ist das überhaupt kein Yoga. Das ist Gymnastik dann. Wahre Yoga ist Samadhi, nichts anderes. So wird das auch in den Büchern erklärt. Aber das wird nicht leider sogar von den Lehrern meistens verstanden. Also jetzt nächste Frage. Das habe ich hinter mir. Das habe ich vor mir. Erkenntnis und Wahrheit findet man nur in Jetzt. Na, prima. Aber nicht vergessen, dass wahre Erkenntnis ist immer auch mit Vergangenheit und mit Zukunft verbunden. Deswegen wird es immer betont, wenn man Körperlichkeit verstehen möchte, muss man vergangene, jetzige und zukünftige Körperlichkeit verstehen, innere, äußere, grobe, feine, nahe und weit weg, feine und grobe, alles muss man verstehen, nur dann kann man sich wenn man alles durchgeblickt hat, kann man sich allmählich von Körperlichkeit befreien. Genauso mit den Gefühlen, mit Wahrnehmungen, mit Geistesformationen und mit Bewusstsein. Wenn man Vipassana meditiert, kann man auch den Geist, indem man jetzige Lage von den 5 Aggregaten verstanden hat, kann man auch dann erfolgreich ohne weiteres die vergangene und kommende Erfahrungen wahrheitsgemäß erforschen. Der einzige Weg kann nur jener sein, der uns hier und jetzt führt. Na prima. Sonst kreist man Und was ist das? Oh, sonst Kreismann. Kreismann, ein Ich, das in einer ungewissen Zukunft etwas erreichen konnte. Wenn das Ich in jetzt eine Täuschung ist, wird sich das in einer Zukunft nicht ändern. Oder genauso das, indem man nicht jetzt versteht, wird man nicht imstande sein, das Vergangene und das Zukünftige zu verstehen. Und indem man jetzt versteht, wird man auch Zukunft im Sinne von Weisheit gestalten können und wird man auch imstande sein, eine Vergangenheit im Sinne von Weisheit wieder erleben. Vergangenheit, alle unsere Unreinheiten des Geistes sind nicht Unreinheiten von jetzigen Erfahrung, es sind die Unreinheiten, dass die verbinden unsere jetzige Erfahrung mit den Erfahrungen, die wir in Vergangenheit gemacht haben. Das muss man immer unaufgehört. Unaufhörlich darüber kontemplieren, meditieren und klar einsehen. Wenn unsere Begierde oder Ärger stark sind, ist es immer mit vergangenen ähnlichen Situationen verbunden. Nie mit jetzigen Erfahrung. Wenn wir in jetzigen Erfahrung bleiben können, werden die Unreinheiten des Geistes nie klar zum Ausdruck kommen können. Nur indem wir uns mit den vergangenen Erfahrungen verbinden, und das ist, kann man sehr nicht leicht vermeiden, nur durch Achtsamkeit, werden die Unreinheiten des Geistes stark eintreten. Bitte seien Sie immer bewusst davon. Das ist, was der Weg von Satipatthana ist. Sehr geehrter Bhante Dhammadipa, letztens hörte ich folgendes Zitat. Frauen können nicht mit nach der Lehre von Buddha gibt es keine wahre Frauen, keine wahre Männer. Wahre Frau, wahre Mann ist nur unsere Vorstellung. Bitte denken Sie daran. Frauen können nicht erleuchtet, nicht zu Buddha werden. Zunächst müssen sie als Mann wiedergeboren werden. Und bitte, besser beschäftigen Sie sich nicht damit. Kommt nur Verwirrung davon. Man sagte, es seien Buddhas Worte gewesen, denn Frauen haben ein viel schlechteres Karma als Männer. Meiner Meinung nach, lieber keine Meinungen, bitte. Meiner Meinung nach hat sich das wie kompletter Humbug an und hat nicht jeder die Buddha-Natur in sich und ist für alle weiblichen Wesen diskriminierend. Wo steht das überhaupt? Entschuldige bitte, aber Religionen, so auch der Buddhismus, obwohl er für mich eher eine Lebensphilosophie bedeutet, das ist richtig, sind ein heikles Thema und werden von Menschen weitergegeben. Und wie wir wissen, sind Menschen beschränkt und psychisch instabil. Dazu gibt es zu viele Fachbegriffe mit zu schwammigen Erklärungen. Dein Statement. Mein Statement ist, lieber schweigen. Von einem Gedanke kommen viele Gedanken und von vielen Gedanken kommen noch mehr Gedanken. Wenn man nicht denkt, kommt man zur Ruhe. So, bitte, bitte, in der Lehre von Buddha, in der wahren Lehre von Buddha, gibt es keine wahre Frau, kein wahrer Mann. Denken Sie daran. Was Frau ist und was Mann ist, ist nur Konvention. Also es gibt in der Abhidhamma Körperlichkeit, Weiblichkeit und Männlichkeit. Das ganzen Körper, alle Teile des Körpers durchdrängt. Aber das ist auch alles vergänglich, das ist auch alles Leiden, das ist auch alles selbstlos. Problem ist, dass damit man eine Frau ist, muss man sich mit Frauheit identifizieren. Damit man ein Mann ist, muss man sich mit Mann identifizieren. Aber Mann und Frau ist nur Konvention. Und dieser Zweck von Buddhismus ist, dass man sich nicht mit damit identifiziert. Dann alle diese Fragen sind gelöst. Es ist zwar wahr, dass es steht in den Schriften, dass eine Frau kann nicht Buddha werden. Anderswo steht, dass alle Wesen eine Buddha-Natur haben. Wenn man Weisheit hat, ist es kein Widerspruch. Warum? Weil das sind nur Worte. Und Worte haben keine absolute Wesen. Worte nur zeigen gewisse Sachen, aber die Werte existieren nicht an sich selbst. Alle die Lehren von Buddha sind nur dazu, dass sie die Wesen zur Klarheit bringen, zur Weisheit bringen. Und Weisheit kommt nur, wenn der Geist schweigsam bleibt. Dann von einem Gedanke kommen viele andere Gedanken und Meditation ist weg. Dann bitte fragen Sie Gedanken, die Meditation verbessern, nicht die Meditation stören. Alle diese Gedanken sind unnützlich für Meditation. Das wir jetzt treiben. Bante, Sie haben um interessante Fragen gebeten. Gut, das hatte ich gemacht. Ich hoffe, die folgenden Fragen qualifizieren sich. Mal sehen. Gestern sprechen Sie davon, wie wir Konzepte und Ideen auf die Realität projizieren. Das machen wir, deswegen sind wir nicht im Klaren. Aber diese muss man auch verstehen, dass dieser Prozess von Projizieren von Konzepten auf Realität ist ist immer da. Auch der Buddha muss mit Konzepten arbeiten, auch die Arahats arbeiten mit Konzepten. Aber die benutzen die Konzepten so, wie die Menschen es machen, damit sie sich verständlich machen, aber die hangen nie an Konzepten. Das ist der Unterschied zwischen Wesen und den Erleuchteten. Das muss man immer, immer nachdenken. Obwohl sie nicht da sind. Die Konzepte sind nicht da. Die Realität ist da, aber die Konzepte, die Worte sind nicht da. Die Worte haben gar keine Substanz. Die Worte werden erzeugt, indem sich unser Hals, dieses Erde-Element in unserem Hals mit Windelement reiben. Dadurch werden die Worte erzeugt. Aber diese Worte haben keine Existenz in sich selbst. Das erinnere mich stark an die Lehre von Papancha aus dem Honigkuchen-Sutta. Ist das eine richtige Assoziation? Natürlich richtige Assoziation. Wovon kommt Papancha? Papancha ist nichts anderes als Ausdehnung von unserer Wahrnehmung auf Grundlage von Tanha, von Durst. Von einer Wahrnehmung wird unendliche Kette von Wahrnehmungen, in dem Tanha, Begierde da ist, die dann weiter und weiter und weiter und weiter in endlose Ketten geschehen. Wovon kommt Papancha? Nach der Lehre in Yogacara Shastra wird geschrieben, dass Wesen von Papancha kommt davon, dass wir selbstständige Realität an die Dinge projizieren. Und auf Grundlage von selbstständiger Realität von Dingen, wir dann machen Unterschiede. Indem wir Unterschiede machen, dann fassen wir die Dinge zusammen. Das gehört mir nicht, das gefällt mir nicht. Das ist dann Wesen von Papancha. Das ist eben alles kommt davon, dass wir unsere Vorstellungen an die Realität projizieren und sehen nicht die Realität, wie es wirklich ist, indem wir nicht Satipatthana üben. Ist das genug intelligente Antwort oder noch nicht genug? Habe ich überzeugt oder nicht? Nagarjuna Unterschied zwischen konventioneller und absoluter Realität. Nicht nur Nagarjuna, ohne Verständnis von konventioneller und absolute. Absolute heißt im Buddhismus erste. Erste Wahrheit und konventionelle Wahrheit. Wenn man kann nur Buddhismus verstehen, wenn man diese zwei Ebenen von Wahrheit versteht. Ohne das wird man nie imstande sein, Buddhismus richtig zu verstehen. Das ist nicht nur Nagarjuna. Nagarjuna hat nur eine besondere Interpretation von diesen zwei Ebenen von Realität. Ich habe mich immer gefragt, sind die Dhammas in Abhidhamma konventionell oder absolut? In der Lehre von Nagarjuna sind sie konventionell. In der Lehre von Abhidhamma sind sie absolut, erste Wahrheit. In der Lehre von Nagarjuna, die erste Wahrheit kann nur eine Wahrheit sein. Es ist nicht möglich, dass es zwei, drei, vier, fünf absolute Wahrheiten gibt, erste Wahrheiten gibt. Und die einzige Wahrheit ist nichts anderes als die Leerheit, Substanzlosigkeit von allen Phänomenen. Das ist die Lehre von Nagarjuna. Ich vermute konventionell, bin mir aber nicht sicher. Ja, ist schon richtig, ist konventionell. In der Lehre von Nagarjuna. Aber in Abhidhamma, wenn Sie zum Beispiel Abhidhammata Sangaha öffnen, erster Satz in Abhiddhamata Sangaha, nach Verehrung natürlich, das muss da sein, ist dann Erklärung von vier ersten Wahrheiten, vier absoluten Wahrheiten. Das heißt Rupa, Chitta, Cetasika und Nirvana, Nibbana. So, wir haben vier absolute Wahrheiten. Jetzt geschah in der Geschichte von Buddhismus, was geschah? Jetzt in der Theravada-Lehre gibt es 52 Geistesfaktoren, Cetasikas, in der Sarvastivada-Lehre 46. Und in anderen Lehren wieder andere Cetasika. Wer ist richtig? Natürlich, wie je nachdem, wie man meditiert, wird man so und so viele Cetasika sehen können. Aber man kann nicht sagen, dass die so viel Cetasikas ist, die absolute Wahrheit, das ist sehr schwer zu behaupten. Dann natürlich, man kann sagen, dass diese Chitta, Cetasikas, Rupas in Sarvastivada oder Yogacara kommen noch dazu, die Chitta Viprayukta Samskaras, die Formationen, die nicht mit Geist verbunden sind, also fünf Realitäten, in Theravada vier Realitäten. Man kann sagen, dass diese Realitäten sind die wahren Objekte der Erfahrung, aber man kann nicht sagen, dass sie absolute oder erste Wahrheiten sind. Das ist vollkommen richtig und ich bin damit einverstanden, diese Realitäten sind konventionelle Realität, aber wahre konventionelle Realität. Jetzt jetzt wissen wir Bescheid. Lassen wir das. Es ist schon 10 Uhr und morgen dann Metta machen wir im Bett. Das ist immer gut. Und Übertragung von Verdienst sollen wir doch machen, nicht im Bett. Akasatta Chabumatha Deva Naga Maidika Punyantang Anumoditva Chiramrakantu Lokasasanam. Aka satta chabumatha deva naga mahidika punyantang anumoditwa chiramrakantu desanang. Aka satta chabumatha deva naga mahidika punyantang anumoditwa chiramrakantu tumamparang. sabitiyo vivajantu sabarogo vinasatu mate bhavatvantarayo sukhi dighayuko bhava bhavatu sabamangalam rakhantu sabadevata sabbuddhanubhavena sabbadhammanubhavena sabbasanghanubhavena sada soti bhavantu te devo vasatu kalena sasa sampati hotu cha pito bhavatu loko cha raja bhavatu dhammiko. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.